Ey, der will Bescheid. Der will für Mofa. February 29th, the impossible date. Du stehst doch auf der falschen Seite, glaube ich. So, impossibly, da sind gerade 25 Minuten in einem Zeitloch verschwunden. Ja, kannst du jetzt mal bitte rüberkommen an dein Mikrofon? Entschuldige bitte. Entschuldige. Kurzer Mikrofonwechsel, danke. So, das ist nämlich viel besser. Holger, du stehst jetzt auf der richtigen Seite. Ja, das weiß ich schon länger nicht mehr, was die eigentlich sein soll. Aber heute ist Februar der 29. Sollte mir das irgendwas sagen? Dass wir jetzt Musik hören werden. Hier ist Beezentails Radio auf Kashmir Radio. Wie und 4 Jahre später müssen wir die Aufnahmen dann sichten, um herauszufinden, ob sie tatsächlich stattgefunden haben. Und das ist Folge 28 am 29. Februar 2020. Ach Gott, jetzt fangen wir also damit an. Ja, müssen wir. Also lieber würde ich behaupten, dass ein rückgewandtes Saxophon-Solo mir etwas bedeutet, als die Tatsächlichkeit von Schaltjahr-Wahrscheinlichkeit. Als wäre das Universum eine Platine, auf der man festlöten kann, wann sich welche Daten befinden. Zumindest in meiner Brust die Weltwahrnehmung etwaig verengen will und um darum dagegen zu arbeiten, rufe ich dazu auf, Heinz Rudolf Kunze nicht länger als Einzeltäter zu betrachten, sondern als Brandstifter und bitte darum, dass weniger als 2,5% aller im deutschen Radio gespielten Musik deutsch sein dürfen, von daher heute eine enorm internationale Sendung. Thank you. Go. ไป Thank you. Je garde-l'eau. J'approche mon visage. Qu'est-ce que je vois? Mon image. Bonjour, image. Je m'envoie un jet d'eau en pleine figure. J'attrape le jet d'eau comme une corde et je tire. Mon image sort de l'eau. Atterrit à côté de moi. Je perds l'équilibre. Je tombe. J'ouvre les yeux dans l'eau. Et je vois mon image. Elle approche son visage, puis elle me dit à moi: bonjour, image. Je lui envoie un jet d'eau en pleine figure. Elle attrape le jet d'eau comme une corde et elle tire. Je sors de l'eau tellement vite que je deviens un oiseau. Je fais un tour dans l'air. Puis je me pose sur sa tête. Mon image trouve ça drôle. Elle rigole. Tellement longtemps qu'elle devient une girafe. Une girafe qui me prend pour une cacahuète. Elle m'avale. Je glisse dans un long tunnel noir. Pièce toute noire. Mais à côté de cette pièce noire, il y a une autre pièce illuminée. Ça se voit au rayon de lumière qui passe sous une porte juste en face de moi. Tout doucement, j'ouvre cette porte. Qu'est-ce que je vois? Une deuxième porte que quelqu'un ouvre en même temps que moi. Toi, image. Bonjour, image. Bonjour, image. Bonjour, image. Mon image, sans rien me dire, me fait entrer.

it was like one of those huge flood waves in the river, right towards me. Then the waves washed over me and swallowed me up. And I felt that marvelous light enter into my body. Thank you. Biesentales am 29. Biesentales am 29. Biesentales am 29. Biesentales geht dem Ende entgegen. Dem Ende entgegen gegen Biesentales am 29. Februar 2020 auf Kashmir Radio. Dankeschön. Good morning, New Zealand. Find the tracklist on kashmirradio.com/shows/biesentales. That is BIESENTALES. I see, muy importante. Especially today. Reiseflug ist die Sitzgurte geschlossen zu halten. Und bitte.